kleine Stadt im Kamerun am Janga. Ich bin so wild, dass alle Affen flitzen, sehen sie mich sitzen im tiefen Busch. Ich bin die Lilly aus Bayanga. Ich bade jeden Morgen splitternackt im Janga. Wenn einer käme, sich schlecht benehme, fletsch ich die Zähne und schon ist der Kusch im Busch. Thank you.